Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Ich werde vernachlässigt und später versorgt. Teil 1. Das Erste, was Miss Murdstone am Tage nach dem Begräbnisse und nachdem die Läden wieder dem Lichte geöffnet waren, tat, war, dass sie Peggotty aufkündigte. So sehr Peggotty der Dienst missfallen musste, so hätte sie ihn doch bloß um meinetwillen lieber als den besten anderen behalten. Sie sagte mir, dass wir scheiden müssten und teilte mir mit, warum. Und wir trösteten einander in aller Aufrichtigkeit. In Bezug auf mich oder meine Zukunft wurde nichts gesprochen und nichts getan. Ich bin überzeugt, sie hätten sich glücklich geschätzt, wenn sie mich auch auf Kündigung auf Monatsfrist hätten fortschicken können. Ich fasste mir einmal ein Herz und frug Miss Murdstone, wann ich wieder in die Schule gehen werde, und sie antwortete trocken, sie glaube nicht, dass ich überhaupt wieder hinkommen werde. Weiter erfuhr ich nichts. Ich hätte gar zu gern erfahren, was man mit mir beabsichtigte, und Peggotty hätte es auch gern gewusst, aber weder sie noch ich konnten das Mindeste darüber entdecken. Meine Lage hatte sich in einer Art verändert, die mir zwar die Gegenwart viel angenehmer machte, die mir aber, wenn ich ihre Bedeutung hätte gehörig ermessen können, für die Zukunft viele Sorgen hätte machen müssen. Der mir sonst auferlegte Zwang hatte nämlich ganz aufgehört. Anstatt mir zu befehlen, meinen langweiligen Posten in der Wohnstube beizubehalten, veranlasste mich Miss Murdstones finsterer Blick mehr als einmal das Zimmer zu verlassen. Anstatt mir Peggottys Gesellschaft zu verbieten, frug man niemals nach mir, wenn ich nur nicht Mr. Murdstone vor Augen kam. Anfangs fürchtete ich an jedem Morgen, er oder Miss Murdstone würden mich wieder zu unterrichten anfangen, aber ich fand bald, dass diese Besorgnis ganz unbegründet war und dass ich weiter nichts zu erwarten hatte als Vernachlässigung. Ich glaube nicht, dass mir diese Entdeckung damals viel Schmerz verursachte. Ich war immer noch betäubt von dem Tode meiner Mutter und alle anderen Sachen waren mir ziemlich gleichgültig. Ich kann mich allerdings noch erinnern, dass ich dann und wann an die Möglichkeit gedacht habe, dass ich gar keinen Unterricht mehr empfangen und zu einem schäbigen, mürrischen Manne, der im Dorfe sein Leben im Nichtstun verlungert, heranwachsen könnte. Ich weiß auch noch, ich habe daran gedacht, fortzulaufen, wie der Held eines Romans, um mein Glück zu machen. Aber dies waren vorübergehende Träume, die manchmal an der Wand meines Zimmers vorüberschwebten und die nach ihrem Verschwinden die leere Wand zurückließen. Peggotty, sagte ich gedankenvoll flüsternd eines Abends, als ich meine Hände am Küchenfeuer wärmte, Mr. Murdstone hat mich noch weniger gern als früher. Er hat mich nie gern gehabt, Peggotty, aber jetzt möchte er mich lieber gar nicht sehen. »Vielleicht ist's sein Gram«, sagte Peggotty und strich mir die Haare glatt. »Ich gräme mich gewiss auch, Peggotty«, erwiderte ich. »Wenn ich glaubte, es wäre sein Gram, so würde ich weiter gar nicht daran denken. Aber das ist's nicht. Ach nein, das ist's nicht.« »Wie weißt du, dass es das nicht ist?«, sagte Peggotty nach einer Pause. »Ach, sein Kummer ist etwas ganz anderes. Er grämt sich jetzt, wo er mit Miss Murdstone am Kamine sitzt. Aber wenn ich hineinkäme, Peggotty, so würde er etwas anderes sein.« »Was würde er sein?«, sagte Peggotty. »Zornig«, antwortete ich und ahmte unwillkürlich seinen dreuenden Blick nach. »Wenn er sich nur grämte, würde er mich nicht so ansehen.« »Ich gräme mich auch, und das macht mich freundlicher gegen andere.« Peggotty sagte für jetzt weiter nichts, und ich wärmte meine Hände stumm wie sie. »Davy«, sagte sie endlich, »ja, Peggotty? Liebes Kind, ich habe auf alle Weise versucht, hier in Blunderstone einen passenden Dienst zu bekommen, aber es ist keiner hier zu finden.« »Und was gedenkst du zu tun, Peggotty?« sagte ich und sah sie forschend an. »Willst du fortgehen und dein Glück anderwärts versuchen?« »Ich glaube wohl, ich werde nach Yarmouth gehen und dort bleiben müssen,« erwiderte Peggotty. »Du hättest weiter fortgehen und so gut wie verloren sein können,« sagte ich ein wenig erleichtert. »Ich kann dich manchmal besuchen, meine gute alte Peggotty. Du bist doch da nicht ganz am anderen Ende der Welt, nicht wahr?« »Ganz das Gegenteil, will's Gott«, rief Peggotty mit großer Lebhaftigkeit. »Solange du hier bist, mein Goldkind, besuche ich dich jede Woche einmal, solange ich lebe. Jede Woche einmal, solange ich lebe.« Dies Versprechen nahm mir eine wahre Last vom Herzen, aber selbst das war noch nicht alles, denn Peggotty fuhr fort. »Nun siehst du, Davy, ich gehe erst auf 14 Tage zu meinem Bruder auf Besuch, damit ich mich ein bisschen umsehen und wieder zu mir selbst kommen kann. Nun habe ich mir gedacht, da sie dich jetzt hier nicht brauchen, so lassen sie dich vielleicht mit mir gehen.« Jedenfalls war dieser Plan das Einzige, was mir in meinem damaligen Gemütszustande irgendwie Freude machen konnte. Der Gedanke, wieder unter diesen ehrlichen Gesichtern, die mich freundlich willkommen hießen, zu sein, wieder den Frieden des stillen Sonntagsmorgens zu genießen, wo die Glocken läuteten, die Steine ins Wasser fielen und die Schiffe schattenhaft durch den Nebel schwebten, mit der kleinen Emily herumzustreifen, ihr meine Leiden zu erzählen und ein Zaubermittel dagegen in den Muscheln und Steinchen am Strande zu finden, erfüllte mein Herz mit einer wohltuenden Ruhe. Sie wurde in den nächsten Sekunden gestört von dem Gedanken, dass Miss Murdstone schwerlich ihre Einwilligung geben werde, aber selbst darüber war ich bald getröstet, denn während wir noch sprachen, kam sie heraus, um etwas aus der Vorratskammer zu holen, und Peggotty brachte die Sache mit einer mich in Staunen setzenden Kühnheit sogleich zur Sprache. »Der Junge wird hier doch nichts tun«, sagte Miss Murdstone, indem sie in einen Krug mit Eingemachtem guckte, »und nichts tun ist die Wurzel alles Bösen. Aber freilich wird er hier auch nichts tun und andernwärts auch nicht.« Auf Peggottys Zunge schwebte eine heftige Antwort, aber sie verschluckte sie meinetwegen und blieb stumm. Sagte Miss Murdstone und guckte immer noch in den Krug mit Eingemachtem hinein. »Es ist von mehr Wichtigkeit als alles andere. Es ist von überwiegender Wichtigkeit, dass mein Bruder nicht gestört wird. Ich glaube, es ist besser, ich sage ja.« Ich dankte ihr, ohne Freude an den Tag zu legen, damit sie nicht etwa ihre Bewilligung zurückziehe. Und ich konnte nicht umhin, dies für klug zu halten, als sie mich jetzt wieder mit einem so sauren Gesicht ansah, als hätte sie mit ihren schwarzen Augen den ganzen Inhalt des Kruges mit Eingemachtem verzehrt. Die Erlaubnis war jedoch erteilt und wurde nicht zurückgenommen, denn als der Monat vorüber war, waren Peggotty und ich zur Abreise bereit. Mr. Barkis kam ins Haus, um Peggottys Koffer abzuholen. Soviel ich weiß, hatte er noch nie die Schwelle der Gartentür überschritten, aber bei dieser Gelegenheit kam er bis ins Haus. Und als er den größten Koffer auf seine Schultern lud und hinausging, warf er mir einen vielsagenden Blick zu, wenn Mr. Barkis Gesicht überhaupt jemals etwas sagen konnte. Peggotty war natürlich sehr betrübt über ihren Abschied von dem Orte, wo sie so viele Jahre heimisch gewesen war und wo ihre beiden stärksten Lebensneigungen zu meiner Mutter und mir sich gebildet hatten. Sie war schon ganz früh auf dem Kirchhof gewesen, und als sie in den Wagen stieg und sich setzte, hielt sie das Taschentuch vor die Augen. Solange sie dies tat, gab Mr. Barkis kein Lebenszeichen von sich. Er saß auf seiner gewöhnlichen Stelle und in seiner gewöhnlichen Haltung wie eine große, ausgestopfte Puppe. Aber als sie das Taschentuch entfernt hatte und mit mir zu sprechen anfing, nickte er mehrere Male und zeigte grinsend die Zähne. Ich hatte nicht den leisesten Begriff, was er damit meinte. »Es ist ein schöner Tag, Mr. Barkis«, sagte ich, um ein Gespräch anzuknüpfen. »Ja, ist nicht schlecht«, sagte Mr. Barkis, der gewöhnlich seine Rede qualifizierte und selten ganz offen heraussprach. »Peggotty befindet sich jetzt ganz wohl, Mr. Barkis«, bemerkte ich zu seiner Befriedigung. »Wirklich?«, sagte Mr. Barkis. Nachdem Mr. Barkis mit schlauer Miene darüber nachgedacht hatte, sah er sie an und sagte, »Befindet ihr euch recht wohl?« Peggotty lachte und antwortete bejahend. »Aber wirklich und wahrhaftig, meine ich, wirklich?« brummte Mr. Barkis und rutschte auf der Bank näher an sie heran und gab ihr einen Stoß mit dem Ellbogen. »Wirklich? Wirklich und wahrhaftig wohlauf? Wirklich? Hey?« Bei jeder dieser Fragen rutschte Mr. Barkis ihr näher und gab ihr einen Stoß mit dem Ellbogen, so dass wir zuletzt alle in der linken Ecke des Wagens zusammengedrängt waren und ich so eingeklemmt war, dass ich es kaum mehr aushalten konnte. Peggotty machte ihn auf meine Leiden aufmerksam, worauf Mr. Barkis sogleich etwas Platz machte und nach wieder weiter abrückte. Aber ich bemerkte doch, dass er zu glauben schien, er sei auf ein herrliches Mittel gefallen, sich angenehm, fein und deutlich auszudrücken, ohne viel Worte zu brauchen. Eine Zeit lang lachte er vor sich hin. Allmählich wendete er sich um zu Peggotty und wiederholte, »Seid ihr hübsch wohl auf?« und wiederholte das vorige Manöver, bis ich fast keinen Atem mehr hatte. Es dauerte nicht lange, so tat er dasselbe noch einmal mit denselben Folgen. Endlich stand ich auf, wenn ich ihn herankommen sah, und tat, als ob ich mir die Gegend ansähe, und dabei befand ich mich ganz wohl. Er war so höflich, bloß unsertwegen an einem Wirtshause anzuhalten und uns mit Schöpsen braten und Bier zu bewirten. Aber selbst einmal, während Peggotty trank, hatte er einen seiner alten Anfälle und brachte sie fast zum Ersticken. Als wir jedoch dem Ziele der Reise näher kamen, hatte er mehr zu tun und weniger Zeit, galant zu sein, und als wir erst auf das Pflaster von Yarmouth kamen, wurden wir viel zu sehr zurechtgeschüttelt, als dass wir zu etwas anderem Zeit gehabt hätten. Mr. Peggotty und Ham erwarteten uns an der alten Stelle. Sie empfingen mich und Peggotty sehr freundlich, und ich schüttelte Mr. Peggotty die Hand, der mit weit zurückgeschobenem Hut, einem einfältigen Lächeln auf dem Gesicht und weit auseinandergespreizten Beinen dastand. Jeder von den beiden nahm einen von Peggottys Koffern, und wir wollten eben fortgehen, als Mr. Barkis mir feierlich zuwinkte, mit ihm unter einen Torweg zu treten. »Ich sage«, brummte Mr. Barkis, »alles in Ordnung.« Ich sah ihn an und antwortete mit einem Versuch, ein sehr kluges Gesicht zu machen, »Oh!« »Damals war's noch nicht aus«, sagte Mr. Barkis mit einem vertraulichen Nicken. »Alles in Ordnung.« Wieder antwortete ich, »Oh!« »Ihr wisst, wer wollte«, sagte mein Freund. »Es war Barkis und Noah Barkis.« Ich nickte beistimmend. »Alles in Ordnung«, sagte Mr. Barkis und schüttelte mir die Hand. »Ich bin euer Freund.« »Ihr habt's zuerst in Ordnung gebracht, alles in Ordnung.« In seinem Bestreben, besonders klar zu sein, war Mr. Barkis so erstaunlich rätselhaft, dass ich ihn eine Stunde hätte ansehen können, ohne von ihm mehr zu erfahren als von einer Uhr, die stillsteht, wenn mich nicht Peggotty weggerufen hätte. Unterwegs frug sie mich, was er gesagt habe, und ich wiederholte ihr seine Worte. »Alles in Ordnung.« »Oh, über seine Unverschämtheit«, sagte Peggotty, »aber das ist mir gleich. Lieber Davy, was meinst du wohl, wenn ich mich verheiratete?« »Nun, du würdest mich doch wohl ebenso lieb haben wie jetzt, Peggotty«, erwiderte ich nach einiger Überlegung. Zum großen Erstaunen der Vorübergehenden und der beiden Peggottys, denen wir folgten, musste die gute Seele stehen bleiben und mich mit vielen Beteuerungen ihrer unveränderlichen Liebe umarmen. »Sage mir, was du dazu meinst, lieber Schatz«, frug sie wieder, als sie damit fertig war und wir unseren Weg fortsetzten. »Wenn du dich verheiratetest mit Mr. Barkis, Peggotty?« »Ja«, sagte Peggotty. »Ich glaube, es wäre ganz vortrefflich. Denn siehst du, Peggotty, du hättest immer das Pferd und den Wagen, um mich zu besuchen, und könntest umsonst kommen und immer.« »Wie klug das Goldkind ist«, rief Peggotty, »das habe ich immer den ganzen Monat lang gedacht. Ja, lieber Schatz, und ich glaube, ich wäre im Ganzen viel unabhängiger und es würde mir jetzt viel leichter, im eigenen Hause zu arbeiten als bei Fremden. Ich weiß nicht, ob ich's jetzt als Dienstbote bei Fremden aushalten könnte, und ich wäre immer in der Nähe der Ruhestätte meines Engels«, sagte Peggotty nachdenklich, »und könnte sie sehen, wenn ich wollte, und wenn ich mich zur Ruhe lege, könnten sie mich neben meinen Liebling legen.« Wir beide schwiegen eine Weile. »Aber ich würde kein einziges Mal wieder daran denken«, sagte Peggotty heiter, »wenn mein Davy etwas da wieder hätte. Und wenn ich auch 30 Mal in der Kirche gefragt würde und den Ring mein Leben lang in der Tasche herumtragen müsste.« »Sieh mich an, Peggotty«, erwiderte ich, »und sieh, ob ich mich nicht wirklich freue und es wahrhaftig wünsche, was ich auch von ganzem Herzen tat.« »Liebes Herz«, sagte Peggotty und drückte mich an sich, »ich habe Tag und Nacht in jeder Weise daran gedacht und ich glaube in der rechten Weise. Aber ich will darüber nachdenken und mit meinem Bruder darüber sprechen, und unterdessen wollen wir es für uns behalten, Davy. Zwar ist es ein einfacher, guter Mann«, sagte Peggotty, »und wenn ich versuchte, meine Pflicht gegen ihn zu tun, so glaube ich, wäre es mein Fehler, wenn ich mich nicht recht wohl mit ihm befände«, sagte Peggotty und lachte herzlich. Dieses Zitat von Mr. Barkis war so passend und kitzelte uns beide so sehr, dass wir immer wieder von Neuem zu lachen anfingen und sehr heiterer Laune waren, als wir Mr. Peggottys Häuschen erblickten. Es sah noch ganz aus wie früher, nur dass es vielleicht in meinen Augen ein wenig kleiner geworden war, und Mrs. Gummidge wartete in der Tür, als ob sie seit jener Zeit immer noch dort stände. Inwendig war alles noch dasselbe, bis zu dem Seegras in dem blauen Krug in meinem Schlafzimmer. Ich ging in den Seitenschuppen, um mich umzusehen, und dieselben Hummern, Krabben und Krebse, erfüllt von demselben Verlangen, die Welt im Allgemeinen zu kneipen, erschienen in demselben Zustande der Konglomeration in derselben alten Ecke. Aber keine kleine Emily war zu sehen, und ich frug Mr. Peggotty, wo sie sei. »Sie ist in der Schule, Sir«, sagte Mr. Peggotty und wischte sich den Schweiß von der Stirne ab. Dann sah er nach der Wanduhr und sagte, »Sie kommt in 20 Minuten oder in einer halben Stunde. Wir vermissen sie alle.« Mrs. Gummidge seufzte. »Nur munter, Mutter«, rief Mr. Peggotty. »Ach«, sagte Mrs. Gummidge, »ich bin ein einsames, verlassenes Geschöpf, und sie war fast die Einzige, die mir nicht konträr ging.« Mrs. Gummidge schüttelte mit tränenden Augen den Kopf und blies das Feuer an. Mr. Peggotty sah uns an, während sie so beschäftigt war, und sagte mit leiser Stimme hinter seiner Hand, »Der Alte!« Daraus schloss ich ganz richtig, dass in Mrs. Gummidges Gemütszustand seit meiner letzten Anwesenheit keine Veränderung eingetreten war. Das Haus war ganz so hübsch wie immer, aber dennoch machte es nicht denselben Eindruck auf mich. Ich fühlte mich eher etwas getäuscht. Vielleicht war die Abwesenheit der kleinen Emily schuld daran. Ich wusste, welchen Weg sie kommen würde, und ich ging ihr entgegen. Es dauerte nicht lange, so erschien in der Ferne eine Gestalt, und ich erkannte bald Emmeline, die immer noch klein war, obwohl sie gewachsen war. Aber als sie näher kam und ich sah, wie ihre blauen Augen noch blauer, ihr Gesicht mit den Grübchen noch heiterer und ihr ganzes Ich hübscher und schelmischer geworden war, überkam mich ein seltsames Gefühl, das mich veranlasste zu tun, als ob ich sie nicht kennte, und vorbeizugehen, als ob ich nach etwas draußen in der Ferne sähe. Ich habe dasselbe später getan, oder ich müsste mich irren. Die kleine Emily kümmerte sich gar nicht darum. Sie sah mich recht gut, aber anstatt sich umzudrehen und mich zu rufen, rannte sie lachend fort. Das nötigte mich, ihr nachzueilen, und sie lief so schnell, dass ich sie erst nahe bei dem Häuschen einholen konnte. »Oh, du bist's«, sagte die kleine Emily. »Und du wusstest doch, wer's war, Emily.« »Und wusstest du es nicht, wer's war?«, sagte Emily. Ich wollte sie küssen, aber sie bedeckte ihre Kirschlippen mit den Händen und sagte, sie sei kein kleines Kind mehr, lief fort ins Haus und lachte mehr denn je. Sie schien einen Gefallen daran zu finden, mich zu necken, und das war eine Veränderung an ihr, über die ich mich sehr wunderte. Der Teetisch war fertig und unser kleiner Koffer stand auf dem alten Flecke, aber anstatt sich neben mich zu setzen, leistete sie der alten, brummigen Mrs. Gummidge Gesellschaft. Und als Mr. Peggotty frug, warum, bedeckte sie das Gesicht mit den Haaren und konnte nicht aufhören zu lachen. »Ein kleiner Shaker, nicht wahr?«, sagte Mr. Peggotty und streichelte sie mit seiner großen Hand. »Das ist sie, das ist sie«, rief Ham. »Master David, das ist sie!« Und er saß da und lachte sie eine Zeit lang an, in einem Zustande gemischter Bewunderung und Freude, der sein Gesicht brennend rot machte. Die kleine Emily wurde von ihnen in allem verzogen und von niemand mehr als von Mr. Peggotty, dem sie alles abschmeicheln konnte, wenn sie nur zu ihm ging und ihre Wangen an seinen zottigen Backenbart legte. So glaubte ich wenigstens, als ich es sah, und ich fand, dass Mr. Peggotty vollkommen recht hatte. Aber sie war so zärtlich und herzig und hatte eine so angenehme Art, neckisch und schüchtern zugleich zu sein, dass ich mehr als je ihr Sklave war. Sie hatte auch ein weiches Gemüt, denn als wir nach dem Tee um das Feuer saßen und Mr. Peggotty eine Hindeutung auf den Verlust, den ich erlitten hatte, machte, traten ihr die Tränen in die Augen, und sie sah mich über den Tisch so freundlich an, dass ich ihr wirklich dankbar war. »Ah«, sagte Mr. Peggotty, indem er ihre Locken nahm und sie wie Wasser über die Hand laufen ließ, »hier ist auch eine Weise, Sir.« »Und hier«, sagte Mr. Peggotty und gab Ham mit der Rückseite der Hand einen leisen Schlag auf die Brust, »hier ist noch eine Weise, obgleich man es ihr nicht sehr anmerkt.« »Wenn ich sie zum Vormund hätte, Mr. Peggotty«, sagte ich und schüttelte mit dem Kopf, »so glaube ich wohl, ich würde es nicht so sehr fühlen.« »Schön gesagt, Master Davy«, rief Ham ganz entzückt. »Hurra, schön gesagt, hört, hört!« Hierbei klopfte er Mr. Peggotty auf die Brust und die kleine Emily stand auf und küsste Mr. Peggotty. »Und was macht Ihr Freund, Sir?«, sagte Mr. Peggotty zu mir. »Steerforth«, sagte ich. »Ja, ja, den meine ich«, sagte Mr. Peggotty. »Er war ganz wohl, als ich ihn verließ, Mr. Peggotty.« »Das ist ein Freund«, sagte Mr. Peggotty und streckte seinen Arm mit der Pfeife von sich aus. »Das ist ein Freund, wenn ihr von Freunden sprecht. Gott soll mich ewig leben lassen, wenn es nicht eine Freude ist, ihn anzusehen.« »Er ist sehr hübsch, nicht wahr?«, sagte ich, und mein Herz wurde warm bei seinem Lobe. »Hübsch«, rief Mr. Peggotty. »Er steht vor einem wie ein, na, ich weiß wahrhaftig nicht, wie er vor einem steht. Er ist so keck.« »Ja, das ist gerade sein Charakter«, sagte ich. »Er ist mutig wie ein Löwe, und Sie können sich nicht denken, wie offenherzig er ist, Mr. Peggotty.« »Und ich vermute«, sagte Mr. Peggotty und sah mich durch den Rauch seiner Pfeife an, dass ihm in der Buchgelehrsamkeit fast keiner nahe kommt. »Ja«, sagte ich voll Freuden, Er weiß alles, er ist wunderbar gescheit.« »Das ist sein Freund«, murmelte Mr. Peggotty mit einem ernsten Wiegen des Kopfes. »Nichts scheint ihm Mühe zu machen«, sagte ich. »Er kann seine Arbeit, nachdem er sie nur angesehen hat. Er ist der beste Ballschläger, den ich kenne. In der Dame gibt er ihnen so viel Steine vor, als sie wollen, und er schlägt sie ohne Mühe.« Mr. Peggotty nickte wieder mit dem Kopfe, als wollte er sagen, »das versteht sich von selbst.« »Und ein Redner ist er«, fuhr ich fort, »dass er jeden für sich gewinnen kann, Sir, und ich weiß nicht, was Sie sagen würden, wenn Sie ihn singen hörten, Mr. Peggotty.« Mr. Peggotty nickte wieder mit dem Kopfe, als wollte er sagen, »das glaube ich recht gern.« »Und dann ist er so ein prächtiger, nobler Kerl«, sagte ich, ganz hingerissen von meinem Lieblingsthema, »dass es kaum möglich ist, ihn so zu loben, wie er es verdient. Ich bin überzeugt, ich kann ihm nicht genug danken für die Großmut, mit der er mich, der ich viel jünger war und weit unter ihm in der Schule saß, beschützte.« Mitten in meinem Eifer fielen meine Augen auf die kleine Emily. Sie saß da, über den Tisch gebeugt, und hörte mit der tiefsten Aufmerksamkeit zu, während ihr Atem stockte, ihre blauen Augen wie Juwelen glänzten und das Blut in ihre Wangen stieg. Sie sah so wunderbar begeistert und hübsch aus, dass ich erstaunt innehielt, und sie beobachteten sie alle zu derselben Zeit, denn als ich innehielt, lachten sie und sahen sie an. »Emily ist wie ich«, sagte Peggotty, »und möchte ihn sehen.« Emily war ganz verlegen geworden, ließ den Kopf hängen und wurde noch röter als vorher. Als sie gleich darauf wieder aufblickte und bemerkte, dass man sie immer noch ansah, ich meines Teils hätte sie stundenlang ansehen können, lief sie fort und blieb weg, bis es fast Schlafenszeit war. Ich legte mich in das alte kleine Bett in dem Hinterteile des Bootes, und der Wind strich klagend über die Dünen wie ehedem. Aber ich konnte nicht umhin zu denken an die, welche geschieden waren. Und anstatt zu denken, dass das Meer in der Nacht steigen und das Boot fortschwemmen könnte, dachte ich an das Meer, das gestiegen war, seitdem ich diese Klänge zuletzt vernommen hatte und mein glückliches Vaterhaus vernichtet war. Ich erinnere mich noch, wie Wind und Wogen allmählich schwächer in meine Ohren klangen, meinem Abendgebet einen Satz einverleibt zu haben, dass mich Gott groß werden lassen möchte, um die kleine Emily zu heiraten, und so sank ich liebend in den Schlummer. Die Tage vergingen ziemlich ebenso wie früher, nur, und das war ein großer Unterschied, dass die kleine Emily und ich nur selten an dem Strande spazieren gingen. Sie hatte Lektionen auswendig zu lernen und zu nähen und war einen großen Teil des Tages abwesend. Aber ich fühlte, dass diese alten Spaziergänge auch unter anderen Umständen weggefallen wären. So leicht und voll kindischer Launen Emily war, so war sie doch schon viel mehr Jungfrau, als ich glaubte. Sie schien in wenig mehr als einem Jahr viel älter als ich geworden zu sein. Sie hatte mich gern, aber sie lachte mich aus und peinigte mich, und wenn ich ihr entgegenging, suchte sie sich einen anderen Weg aus und empfing mich lachend an der Türe, wenn ich getäuscht und missvergnügt zurückkehrte. Die beste Zeit hatte ich, wenn sie an der Türe saß und arbeitete und ich ihr auf der Schwelle zu ihren Füßen vorlas. Es kommt mir jetzt vor, als ob ich niemals wieder solchen Sonnenschein gesehen hätte wie an jenem schönen Aprilnachmittag, dass ich niemals eine so sonnige kleine Gestalt gesehen habe als damals an der Türe des alten Bootes, dass ich niemals einen solchen Himmel, solches Wasser und so herrliche Schiffe, die in die goldene Luft hinaus segelten, gesehen habe. Am ersten Abend nach unserer Ankunft erschien Mr. Barkis mit sehr einfältigem Gesicht und in sehr linkischer Weise und mit einer Anzahl Apfelsinen in einem Schnupftuch. Da er weiter nichts von diesem Paket sagte, so glaubten wir, er habe es aus Zufall vergessen, als er wegging, bis Ham, der ihm nacheilte, mit der Nachricht zurückkam, dass es für Peggotty bestimmt sei. Nach diesem Tage erschien er jeden Abend genau um dieselbe Stunde und stets mit einem kleinen Paket, von dem er nie sprach und das er regelmäßig hinter die Türe stellte und dort zurückließ. Diese Liebesgaben waren von der verschiedensten und seltsamsten Art. Ich erinnere mich an zwei Paar Schweinefüße, ein großes Nadelkissen, eine halbe Metze Äpfel, ein paar schwarze Ohrringe, ein Bund Schalottenzwiebeln, ein Dominospiel, einen Kanarienvogel in einem Käfig und eine gepökelte Schweinskeule. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. Dezember 2024.